Das ist Papagenos Ton. Vielleicht sah er Pamina schon, vielleicht eilt sie mit ihm zu mir, vielleicht, vielleicht führt mich der Ton zu ihr, führt mich der Ton zu ihr. Wird mich der Tod zu ihr.